einer von den düsteren Novembertagen, wo Nebel wie Watte das Land überzieht, wo Spatzen nicht mal mehr zu Fuß zu gehen wagen, der Radarlotse seinen Schirm kaum noch sieht. Mit Mühe und Not hab ich noch die Kantinentür gefunden. Ich döse vor mich hin und manchmal nick ich auch kurz ein. Der Kaffee dünn und dick die Sicht und so vergehen die Stunden. Da plötzlich fliegt die Tür auf und da kommen sie herein. All die sturmfesten Himmelhunde, verschwägert mit allem, was Flügel hat. Jeder in dieser Runde hat von seiner Sternstunde im Buch der Geschichte sein eigenes Blatt. Gelächter, Pfiffe, dröhnende Dielenbretter vom Stühlerücken und von den schweren Schuhen, Geschirrklirren und einer ruft, so ein Sauwetter, das war Lilienthal, da gibt es kein Vertun. Kasakow, Blériot, Lindberg, vertraute Gesichter und der mit dem roten Schal, das muss von Richthofen sein. Gleich neben ihm Antoine de Saint-Exupéry, der Dichter. Nach und nach fallen mir die anderen Namen auch ein. All die sturmfesten Himmelhunde, verschwägert mit allem, was Flügel hat. Jeder in dieser Runde hat von seiner Sternstunde im Buch der Geschichte sein eigenes Blatt. Dazwischen den Brüdern Wright, wie heißt der gerade, der flog die Luftbrücke, Herr Forsen, na klar, der warf aus dem Cockpit für uns Schokolade, wenn er im Endanflug auf Tempelhof war. Gerade erzählt Saint-Exupéry, dass ihm vor einigen Jahren beim letzten Flug der kleine Prinz wieder begegnet ist. Und alle plaudern, als ob sie immer eine Familie waren. Verziehen sind Feindseligkeiten, vergessen jeder Zwist. All die sturmfesten Himmelhunde, verschwägert mit allem, was Flügel hat. Jeder in dieser Runde hat von seiner Sternstunde im Buch der Geschichte sein eigenes Blatt. Geräuschvoll ordnen sie Flugplätze, Pläne und Karten und gehen in den düsteren Abend hinaus. Ich höre sie nacheinander ins Dunkel starten und dröhnend und donnernd ziehen sie übers Haus. Die Tische sind verwaist, wo sie gerade noch versammelt waren. Ein Blick nach draußen, doch die Fenster sind vom Nebel blind und weder Turm noch Anflugradar haben je erfahren, woher sie kamen und wohin sie geflogen sind. All die sturmfesten Himmelhunde, verschwägert mit allem, was Flügel hat. Jeder in dieser Runde hat von seiner Sternstunde im Buch der Geschichte sein eigenes Blatt. All die sturmfesten Himmelhunde, verschwägert mit allem, was Flügel hat. Jeder in dieser Runde hat von seiner Sternstunde im Buch der Geschichte sein eigenes Blatt.